kennst du das? Wenn die Welt sich nicht mehr dreht und wenn sie, kennst du das? Wenn sie einfach plötzlich steht und wenn sie, kennst du das? Und du läufst und läufst und läufst und kommst nicht an. Spielhalle? In der Spielhalle? for your word. Come on, I'm sick. Come on, I'm angry. Come on, I'm desperate for your voice. Listening. If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the singer, would you be the preacher? If I was a question, within us, with each other, geht's in die Spielhalle. We'll be right back.

Thank you. Mach mal lauter. dunkle, verqualmte Hinterzimmer mit kahlen Wänden, wo Zocker sitzen. Dunkle, verqualmte Hinterzimmer mit kahlen Wänden, wo Zocker sitzen. Dunkle, verqualmte Hinterzimmer mit kahlen Wänden, wo Zocker sitzen. Auf ihren dicken Zigarren rumkauen. Zocker sitzen. Wo Zocker sitzen. Was Wirtschaft? Krone! Goldkrone! it's hard to believe.